zarte Haut. Die Augen schließen, nicht mehr atmen, nur noch dich spüren. Umklammern, nicht mehr loslassen, so eng. Dich berühren, umarmen, festhalten, überall Haut. So zarte Haut. Die Augen schließen, nicht mehr atmen, nur noch dich spüren. Umklammern, nicht mehr loslassen, so eng.